Crafting Ketzer. Bestraft den Ketzer. Say it again. Bestraft den Ketzer. Bestraft den Ketzer. Bestraft den Ketzer. Bestraft den Ketzer. Bestraft den Ketzer.